بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله سأل بانصر مهاتسكن الله زيغن هل بمهاتسكات وفي محمد صلى الله عليه وسلم. Wir beginnen heute mit dem 11. Kapitel, wann man nicht fasten soll. Der erste Fall ist das Fasten im Monat Rajab, wenn man speziell in diesem Monat fasten möchte, weil man damit einen bestimmten Glauben verbindet. Es ist makruh, in diesem Monat speziell zu fasten. Und zwar gehörte er in der Jahiliyyah zu denjenigen Monaten, die von den Arabern besonders verherrlicht wurden. Sollte also jemand aus Verherrlichung dieses Monats fasten, sagen wir ihm, macht das nicht. Im Islam darf man speziell im Rajab keine bestimmten Formen des Dhikr sprechen, an bestimmten Tagen fasten, nachts beten oder etwas anderes Religiöses tun. Keine Nacht im Rajab ist wertvoller als eine andere. Alle Hadithe, die diesbezüglich, also das heißt bezüglich der Mitte von Rajab oder der 27. Nacht von Rajab überliefert worden sind, sind unauthentisch. Vielmehr sind sie über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam erlogen. Wenn man allerdings in diesem Monat aufgrund einer Regelmäßigkeit, zum Beispiel montags und donnerstags, fastet, so ist dies kein Problem. Der zweite Fall, an dem man nicht fasten soll, und wenn wir sagen soll, dann kann auch bedeuten darf. Das heißt, es kann bedeuten, dass man an bestimmten Tagen nicht fasten darf oder soll. Das alles soll in diesem Kapitel untersucht werden. Der zweite Fall ist der Freitag. Gemeint ist, dass man den Freitag gesondert fastet. Freitags darf man nur dann fasten, wenn man vorher oder nachher einen Fastentag hinzufügt. Die Gelehrten diesbezüglich sind aber unterschiedlicher Ansicht. Und zwar gibt es drei verschiedene Ansichten unter den Gelehrten, oder vier besser gesagt. Die erste Ansicht ist, dass das Fasten an einem Freitag, das freiwillige Fasten an einem Freitag alleine, wir reden jetzt nur von dem Fall, dass man speziell am Freitag fastet. Das heißt, nicht einen Tag vorher oder nachher hinzufügt oder aufgrund einer Regelmäßigkeit, sondern einfach jemand sagt, ich möchte am Freitag fasten, weil es der beste Tag der Woche. In diesem Fall die erste Ansicht ist zu sagen, dass das Fasten am Freitag haram ist. Und das ist die Ansicht überliefert über Abu Huraira, Salman, Abu Dharr, Imam Ahmad und auch die Ansicht von Ibn Hazm. Möge Allah mit ihnen allen barmherzig sein. Die zweite, und die, sie berufen sich auf Überlieferungen, wie zum Beispiel eine Überlieferung von Muhammad ibn Ja'far ibn Abbad. Qala sa'altu Jabir ibn Abdullah, anaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawm al-jum'ah, qala na'am. وَزَادَ مُسْلِمٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. Muhammad ibn Ja'far ibn Abbad sagte, ich habe Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu gefragt, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Fasten am Freitag verboten? Er sagte ja, und in der Überlieferung von Imam Muslim heißt es, ich schwöre beim Herrn der Kaaba. Das heißt ja, ich schwöre beim Herrn der Kaaba, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das Fasten am Freitag verboten. Das ist die erste Ansicht der Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein. Die zweite Ansicht ist, dass das Fasten am Freitag erlaubt ist. Das heißt, man darf, und es spricht nichts dagegen, dass man gesondert am Freitag fastet, weil es ein Tag ist wie jeder andere auch. Diese Ansicht wird überliefert in manchen Sunna-Werken über Abdullah Ibn Mas'ud, wie zum Beispiel bei Imam al-Tirmidhi, rahimahullah. Und zwar heißt es dort, dass Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, folgendes gesagt hat, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. Der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم pflegte, am Anfang jeden Monats drei Tage zu fasten, und selten hat er am Freitag nicht gefastet. Das arabische Wort Yuftir heißt wortwörtlich frühstücken oder Fasten brechen, gemeint ist in diesem Fall nicht zu fasten. Also selten hat er freitags nicht gefastet. Ein deutlicher Hinweis ist, er freitags oft gefastet hat, sallallahu alaihi wasallam. Und dieser Hadith ist, wie Imam al-Tirmidhi sagte, hasanun gharib. Die dritte und diese Ansicht, die zweite Ansicht, sie ist die Ansicht der Malikiya und Shafi'iya und, Entschuldigung, die Malikiya und Hanafiya und manche Shafi'iya, und sie wird der Mehrheit der Gelehrten zugeschrieben. Die dritte Ansicht ist, dass das Fasten am Freitag makruh ist. Und diese Ansicht könnte damit begründet werden, dass der Prophet a.s. es verboten hat, es aber selbst gemacht hat. Ähnlich wie das Trinken im Stehen und anderes. Er hat es verboten, aber selbst gemacht, was ein Hinweis darauf ist, dass es nicht haram ist, sondern makruh. Und die vierte Ansicht, dass es, dass es ebenfalls makruh ist, wenn man speziell am Freitag fasten möchte, weil es eben ein besonderer Tag ist. Und die richtigere Ansicht scheint die erste Ansicht zu sein, und zwar, dass es haram ist, am Freitag zu fasten. Denn der Prophet ﷺ hat es verboten. Und im Hadith von Juwayriya, der Tochter von Al-Harith radiallahu anha, eine Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei ihr an einem Freitag eingetreten ist, während sie am Fasten war. Da sagte er sallallahu alaihi wasallam: "Hast du gestern gefastet?" Dann sagte sie: "Nein. Gestern wäre Donnerstag." Dann sagte er: "Hast du vor, morgen zu fasten, also am Samstag?" Dann sagte sie: "Nein." Dann sagte er: "Dann brich dein Fasten." Insofern stimmt dieser Hadith überein mit dem ersten bei Bukhari und bei Muslim, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es verboten hat, am Freitag zu fasten. Und er erklärt auch den Grund dafür. Und zwar, dass man diesen Freitag gesondert fastet. Das heißt, dass man am Freitag fastet, weil man denkt, dass dieser Tag ein besonderer Tag ist. Und insofern, wenn man einen Tag vorher oder nachher hinzufügt, ist man aus dem Schneider und dann darf man am Freitag fasten. Und was den Hadith von Abdullah ibn Mas'ud angeht, radiallahu ta'ala anhu, so kann man darauf auf mindestens zwei Arten antworten. Die erste Antwort auf diesen Hadith wäre, zu sagen, dass der Prophet a.s. oft freitags gefastet hat, bedeutet nicht, dass er nur am Freitag gefastet hat und nicht vorher und nicht nachher. Es kann also sein, dass er auch donnerstags gefastet hat oft und auch oder samstags hinzugefügt hat. Die zweite, vielleicht deutlichere Antwort auf diesen Hadith wäre, zu sagen, dass dieser Hadith aufgehoben ist, denn wir haben zwei Hadithe, der eine erlaubt, der andere verbietet, und es gilt eine Regel, wenn sich zwei Überlieferungen in die Quere kommen und der eine erlaubt und die andere verbietet, dann zieht man diejenige vor, die verbietet. Der dritte Fall, wann man nicht fasten soll, was behandelt wird, ist der Samstag, das Fasten am Samstag. Der Samstag ist der Tag, an dem der von den Juden verherrlicht wird. Und deswegen sind manche Gelehrte der Ansicht, dass man am Samstag nicht fasten darf. Und sie stützen sich auf eine Überlieferung von Abdullah ibn Busr, die er über seine Schwester überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: La tasumu yawm as-sabti illa fi maftarada Allah alaykum. Fa in lam yajid ahadukum illa liha'a 'inaba aw 'uda shajara falyamdahu. Fastet nicht am Samstag, es sei denn, Allah hat es euch auferlegt. Wenn ihr sogar nichts anderes als die Borke einer Traube oder eines Stockes findet, dann kaut darauf. Also ein deutlicher Hinweis darauf, dass man auf keinen Fall fasten soll, selbst wenn man nur etwas Wertloses finden könnte, wodurch man sein Fasten bricht. Das ist der Beweis, den Gelehrten, die gesagt haben, dass man am Freitag, dass man am Samstag nicht fasten darf. Die zweite Ansicht unter den Gelehrten ist, dass man sehr wohl am Samstag fasten darf. Und sie stützen sich auf eine Überlieferung, die wir bereits schon in Bezug auf den Freitag erwähnt haben. Es ist die Überlieferung von Juwayriyah, radiallahu anha. Sie berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wie wir gesagt haben, einmal am Freitag gefastet hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihr gesagt, hast du vor, morgen zu fasten, gestern und morgen, und beides hat sie abgelehnt. Und die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr gesagt hat, dass sie gesagt hat, nein, ich habe nicht am Donnerstag gefastet und ich habe auch nicht vor, am Samstag zu fasten. Diese Tatsache, dass der Prophet ihr diesen Vorschlag gemacht hat, weist deutlich darauf hin, dass man am Samstag fasten darf. Das ist die Ansicht, das ist die zweite Ansicht unter den Gelehrten. Und hier haben wir wieder einen Konflikt. Warum? Weil wir haben zwei Überlieferungen. Die eine erlaubt und die andere verbietet. Könnte man jetzt in diesem Fall wieder die Regel anwenden, wenn sich zwei Überlieferungen in die Quere kommen, wobei die eine erlaubt und die andere verbietet, dann ziehen wir die Überlieferung vor, die verbietet. Die Antwort lautet in diesem Fall nein. Warum? Weil es auch für diese Regeln Bedingungen gibt, um sie umzusetzen. Und eine Bedingung ist, dass man natürlich keine andere Möglichkeit hat, die Hadithe in Einklang zu bringen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, dass auch beide Hadithe gleichwertig sind. Das heißt, beide Hadithe müssen auch gleich authentisch sein, wenn sie sich widersprechen. Ansonsten, wenn ich eine Überlieferung habe, die unauthentisch ist, und eine andere Überlieferung habe, die authentisch ist, wieso sollte ich hier eine Regel anwenden, wo ich sie gar nicht anwenden brauche? Nur wenn zwei Überlieferungen gleichwertig sind und sich wirklich widersprechen, dann habe ich einen Konflikt. Ansonsten habe ich ja keinen Konflikt. Und in diesem Fall haben wir den Hadith von Juwayriyah, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr zufrieden sein. Dieser Hadith befindet sich in Sahih al-Bukhari. Das heißt, ein Hadith, der zweifellos sahih ist. Aber der Hadith von Abdullah ibn Busr, besser gesagt die Schwester von Abdullah ibn Busr, möge Allah mit ihnen zu allen zufrieden sein, über diesen Hadith gibt es unterschiedliche Ansichten unter den Gelehrten. Imam al-Tirmidhi, rahimahullah, er sagte, also von den früheren Gelehrten, er sagte, er ist Hassan. Al-Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, von den späteren Gelehrten, er sagte, er ist sahih. Und von den früheren Gelehrten sagte Imam Abu Dawud, rahimahullah, der Hadith ist aufgehoben, mansuch. Das heißt, er ist zwar vielleicht authentisch, aber man handelt nicht mehr danach. Und Imam Malik, rahimahullah, er sagte, der Hadith ist erlogen, makdub. Und hier haben wir eine große Diskrepanz zwischen manchen Gelehrten, die ihn als sahih eingestuft haben, und andere, die ihn als erlogen eingestuft haben. Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, sagte, die Grundsätze der islamischen Scharia widersprechen diesem Hadith. Also er will sagen damit, es gibt zahlreiche Beweise, dass dieser Hadith unauthentisch ist. Imam al-Nasa'i, rahimahullah ta'ala, und seht, das alles Gelehrte der Hadithwissenschaft, Imam Ahmad, Imam al-Nasa'i, er sagte, der Hadith ist Muttarib. Muttarib ist eine Form von Daif-Hadith. Und der Grund, warum Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, diesen Hadith als widersprüchlich bzw. den Grundzügen unserer Religion widersprüchlich bezeichnet hat, ist, weil er einfach Hadithen widerspricht, die klar authentisch sind, über die es keinen Zweifel gibt. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Das ist ein anderer Hadith als der Hadith von Juwayr, den wir gerade eben gehört haben, der auch bei Bukhari ist. Aber dieser Überlieferung bei Bukhari und Muslim heißt: La yasumanna ahadukum yawm al-jum'a illa yawman qablahu aw ba'da. Niemand darf je am Freitag fasten, es sei denn, er fastet vorher oder danach einen Tag. Auch wieder eindeutig und authentisch, zweifellos. Zweitens, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das Fasten, so wie Dawud alaihi salatu wasallam es gemacht hat, als die beste Form des Fastens bezeichnet. Und wie hat Dawud gefastet? Jeden zweiten Tag. Und wenn du jeden zweiten Tag fastest, zweifellos, jede zweite Woche fastest du an einem Samstag, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das bestimmt nicht vergessen. Nächster Beweis: Wenn man die 6 Tage von Shawwal fastet, jedes Jahr, dann ist man zweifellos irgendwann mal auch mal an einem Samstag dabei. Und das ist die Norm. Normalerweise, wenn man Shawwal fastet, fastet man 6 Tage hintereinander. So machen zwar offensichtlich die meisten Leute. Und das ist auch das, was man aus dem Hadith als erstes versteht, dass man 6 Tage fastet hintereinander. Die Fragen, darf man donnerstags und montags dann auch fasten mit der Absicht für die 6 Tage von Shawwal, das ist eine nebensächliche Frage. Aber normalerweise, wenn jemand sagt, ich faste die 6 Tage von Shawwal, dann fastet er sie hintereinander. Ebenso die 3 Tage im Monat, die man fasten soll. Egal, ob sie die ersten 3 sind oder die letzten 3 sind oder die mittleren 3 sind, der 13., 14., 15., er wird zweifellos irgendwann mal auch auf einen Samstag fallen. Und bei all diesen Hadithen hat der Prophet a.s. nirgends gesagt, es sei denn, der Tag fällt auf einen Samstag. Das gleiche den Arafat-Tag, gleiche den Ashura-Tag, gleiche den Tasua-Tag. Es gibt also zahlreiche Beweise. Deswegen sagt Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sinngemäß, was soll ich mit einem Hadith anfangen, der zahlreichen Hadithen widerspricht, die alle authentisch sind. Insofern deswegen ist die richtigere Ansicht, dass man an einem Samstag fasten darf, ohne irgendwelche Einschränkungen. Also wenn eine Person zum Beispiel frei hat am Samstag und am Sonntag und sie möchte am Wochenende fasten, darf sie das. Darf sie das zweifellos. Sollte an einem Samstag Ramadan sein oder man ein Gelübde geäußert haben, an bestimmten Tagen zu fasten, die auf einen Samstag fallen, darf man an diesem Samstag fasten. Warum? Weil natürlich, was Ramadan angeht, selbst nach der Überlieferung, wo es das Verbot, Samstag zu fasten, heißt es ja, illa fi maftaradat Allahu alaikum. Das heißt, es sei denn, Allah hat es euch auferlegt. Und Ramadan hat uns Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt. Dasselbe gilt für eine Person, die beispielsweise nur samstags die Möglichkeit findet zu fasten, denn dieser hat sich den Samstag ja nicht ausgesucht. Sollte der Hadith über den Samstag authentisch sein, geht es lediglich darum, extra an einem Samstag zu fasten. Aber wir sollten wissen, dass zu den Grundregeln der Überliefererwissenschaft gehört, dass wenn 2 Hadithe sich widersprechen und nicht in Einklang gebracht werden können und der eine authentisch ist und der andere authentischer, dann gilt der authentischere als authentisch und der weniger authentische als Schad oder Munkar, also auf jeden Fall eine Form von Unauthentizität. Die Meinung am Arafah oder Ashura-Tag nicht zu fasten, weil diese Tage auf einen Samstag fallen, ist schwach. Denn zweifellos gehen authentische Hadithe anderen Hadithen vor, über die es Meinungsverschiedenheiten gibt. Und das ist der Fiqh natürlich. Der Fiqh ist nicht nur, dass man schaut auf den Hadith, den man vor sich hat, ist er authentisch oder nicht authentisch. Und der Fiqh ist auch, dass man auf den Inhalt schaut und ihn vergleicht mit dem, was sich an Hadithen etabliert hat bei den Gelehrten und authentisch sind. Und das ist auch die Ansicht der allermeisten Salaf. Also auch wenn du die Mehrheit der Gelehrten anschauen möchtest, sie alle sagen, dass man am Samstag fasten darf. Der vierte Fall ist Yawm al-Shak. Das ist der zweifelhafte Tag. Damit ist der Tag gemeint, an dem man sich nicht sicher ist, ob er der letzte von Schaban oder der erste von Ramadan ist. Es handelt sich also um den 30. Schaban. Und eine der Weisheiten, warum man an diesem Tag nicht fasten darf oder soll, ist, dass man nicht übertreiben soll in der Religion Allah subhanahu wa ta'ala, indem man sagt, sicherheitshalber füge ich noch einen Tag hinzu oder ähnliches. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, über ihn ist überliefert, der Hadith ist marfu', aber hukman, nicht haqiqatan. Ammar ibn Yasir sagte nämlich, man sama al-yawm alladhi yashukku fihi an-nas, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wa sallam. Wer am zweifelhaften Tag fastet, ist Abul Qasim sallallahu alaihi wa sallam gegenüber ungehorsam gewesen. Eine Ausnahme ist allerdings, wenn man einen Tag aus Gewohnheit fastet und dieser zufällig auf den zweifelhaften Tag fällt, wie zum Beispiel eine Person, die jeden Montag und Donnerstag fastet und einer, der dieser beiden Tage fällt auf den zweifelhaften 30. Schaban. In diesem Fall darf man fasten, denn Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu sagen pflegte, Allah, لا تقدم الشهر بيوم أو اثنين إلا رجل كان يصوم صياما فليصومه. Hört, fastet nicht einen oder zwei Tage vor Ramadan, es sei denn jemand fastet aus Gewohnheit, dann soll er ruhig fasten. Also, hier geht es um den 30. Schaban, der theoretisch schon der erste Ramadan hätte sein können. Aber gesetzlich gesehen, da der Mond nicht gesichtet wurde, darf man ihn nicht fasten, gemäß der richtigeren Ansicht, die wir bereits erläutert haben. In Bezug auf den Schaban gibt es auch noch eine weitere Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, die allerdings umstritten ist. Abu Huraira berichtet, er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَان فَلَا تَصُومُ. Das heißt, sobald die Hälfte von Schaban vorbei ist, hört auf zu fasten. Die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht über die Authentizität dieser Überlieferung. Verschiedene spätere Gelehrte haben ihn als sahih eingestuft, wie zum Beispiel Al-Hakim oder Ibn al-Arabi, oder Ibn Abd al-Barr, oder auch in heutiger Zeit al-Albani. Und von den früheren Gelehrten, der Tirmidhi, er sagte, er ist Hasan und Sahih. Aber Imam Ahmad sagte, er ist Munkar. Und auch Ibn Adi sagte, er ist Gharib. Auch eine Form der Unauthentizität. Deswegen sagen wir, vom Fiqh her, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Hadith ist authentisch oder nicht. Wie dem auch sei, dieser Hadith weist darauf hin, dass eine Person, die in der zweiten Hälfte von Schaban fastet, obwohl sie noch keine Regelmäßigkeit hatte, weil darum geht es ja. Denn in der Überlieferung vorher, dagegen hieß es ja eindeutig, fastet nicht ein oder zwei Tage vor Ramadan, es sei denn, jemand fastet aus Gewohnheit. Das heißt, wenn es eine Gewohnheit gibt, montags und donnerstags zum Beispiel, dann darf man fasten, auch wenn es die zweite Hälfte von Schaban ist. Aber wenn man keine Gewohnheit hat, dann weist dieser Hadith, den wir gerade eben gelesen haben, darauf hin, dass das Fasten in der zweiten Hälfte von Schaban den Körper schwächt. Und so wird die Energie, die wir für Ramadan brauchen, teilweise schon vorher verbraucht. Und das ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also manche Leute, für sie ist das dann zu lang, wenn sie 30 Tage fasten und vielleicht noch ein oder zwei Wochen dazu, dann kann es passieren, dass es wie sie zu viel wird und deswegen bezieht sich das Verbot des Propheten sallallahu alaihi wasallam eben auf solche Leute. Aber ansonsten wenn man damit kein Problem haben sollte, darf man fasten, denn der vorletzte Hadith, den wir erwähnt haben, weist deutlich darauf hin und ist auch authentischer. Warum ist diese Art von Interpretation gültig? Warum? Weil es gibt andere Überlieferungen, die darauf hinweisen, dass man nicht auf Kosten einer Pflicht eine freiwillige Tat leisten soll. Denk zum Beispiel an den Hadith von Abdullah ibn Amr ibn As, radiallahu anhu, wo er berichtet hat, dass Dawud a.s. salam in der Nacht die erste Hälfte zu schlafen pflegte, oder das heißt wortwörtlich die Hälfte der Nacht zu schlafen pflegte, weil die Gelehrten unterschiedliche Ansicht, wann diese Hälfte war. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es die erste Hälfte ist und er dann ein Drittel gebetet hat und dann ein Sechstel geschlafen hat, dann weist es darauf hin, dass er geschlafen hat. Warum? Damit er zur Fajr-Zeit dann wieder fit ist. Denn es wäre ja viel einfacher, im letzten Drittel der Nacht oder im letzten Sechstel der sechs Sechstel zu beten. Wir haben gesagt, er hat offensichtlich im fünften Sechstel gebetet. Und auch der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wenn er nachts gebetet hat, hat er nach dem Fajr, nach dem Witr-Gebet und nachdem er zwei Raka'a gebetet hat, also sein Fajr, sein Sunnah-Fajr-Gebet verrichtet hat, hat er auch sich nochmal hingelegt, alaihi salatu wasalam. Und dieser Hadith passt auch in diesen Bereich rein, dass man deswegen nicht fasten soll, weil damit man nicht seine Energie verbraucht hat und nachher Probleme hat im Fasten von Ramadan. Ansonsten, auch wenn du nachts betest, du musst dich nicht hinlegen, nachdem du dein Sunnah-Gebet verrichtet hast. Allah weiß am besten Bescheid. Ebenfalls sagen die Gelehrten, darf man nicht an Festtagen der Nicht-Muslime fasten, denn dies, also speziell an diesen Tagen fasten, wie wir gesagt haben. Ansonsten eine Person, die damit gar nichts verbindet und gar nicht wusste, dass überhaupt Weihnachten ist und er fastet immer montags und donnerstags und trifft eben auf diesen Tag, das ist kein Problem. Aber ansonsten, wenn man diesen Tag speziell fastet, dann erweckt dies den Eindruck, als faste man aus Verherrlichung oder Anerkennung dieser Tage. Und das darf man nicht. Und hier ist auch ein schöner Hinweis darauf, dass die Absicht des Menschen spielt in solchen Sachen keine große Rolle. Weil die Absicht des Menschen zeigt sich bei der Nachahmung nicht. Also wenn eine Person nachahmt, dann ist seine Tat allein schon Beweis genug, dass er nachahmt. Dann ist seine Absicht, wenn er auch noch das beabsichtigen würde, wäre das natürlich noch umso schlimmer. Aber seine bloße Nachahmung, auch ohne Absicht, ist Grund genug, dass man ihm das verbietet oder zumindest ihm das nicht empfiehlt. Und wenn es aber, gesagt, aufgrund einer Regelmäßigkeit dazu kommt, aufgrund einer Gewohnheit, die er hat, dazu kommt, dass er ausgerechnet an diesem Tag gefastet hat, dann weist auch wieder seine Regelmäßigkeit darauf hin, dass er nicht gesondert an diesem Tag gefastet hat. Der sechste Fall ist der Eid-Tag, oder besser gesagt die Eid-Tage. Wir haben genau zwei. Über die Tashriq-Tage werden wir inshallah ta'ala gleich gesondert sprechen. Die Eid-Tage, Eid al-Adha und Eid al-Fitr, gemeint sind der erste Shawwal, Eid al-Fitr, der nach Ramadan. Das ist ein Tag nur. Und der Eid al-Adha, Eid al-Adha besteht aus einem Eid-Tag, und zwar der 10. Dhul-Hijjah, aber danach noch drei Tashriq-Tage, über die wir gleich reden werden. Aber diese beiden Tage, Eid al-Adha und Eid al-Fitr, an diesen Tagen zu fasten, ist haram. Und der Beweis dafür ist der Hadith von Abu Hurairah radiallahu anhu. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Fasten an den beiden Tagen, Opfertag und fastenbrechenden Tag, verboten hat. An Abu Hurairah radiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyam yawmayn yawm al-Adha wa yawm al-Fitr. Was die Tashriq-Tage angeht, Tashriq-Tage sind die drei Tage nach dem Eid-Tag in der Hajj. Das heißt also der 11., 12. und 13. von Dhul-Hijjah. Das sind drei Tage, an denen sich der Pilger in Mina aufhält. Und auch an jedem Tag Steine wirft nach dem Dhuhr. Am 11., 12. und 13. Dhul-Hijjah sind auch Festtage, man nennt sie die Tashriq-Tage, sind aber keine Eid-Tage. Man darf aber an diesen Tagen fasten, sofern man die Tamattu' oder Qiran-Hajj durchführt, keinen Hadi hat und zuvor nicht fasten konnte. Hast einen vielen Informationen in einen Satz gepackt. Aber das Problem ist, es geht hier um Hajj-Regeln. Und der Qarin, der Mutamatti', der muss ja ein Opfertier leisten. Und wenn er ein Opfertier sich nicht leisten kann, dann muss er stattdessen 10 Tage fasten. 3 Tage während der Hajj und 7, wenn er zurückkehrt. Und die 3 Tage während der Hajj, wenn er das vorher schon wusste, dass er sich kein Opfertier leisten werden kann, dann kann er ja vorher fasten. Kein Problem. Sobald er in den Ihram eintritt, zum Beispiel 2 Wochen vor der Hajj, kann sein, er tritt schon in den Ihram ein, betritt den Miqat und ist jetzt Pilger, Hajji, er ist Muhrim. Ab diesem Zeitpunkt kann er schon seine 3 Tage fasten. Aber es kann auch passieren, dass er aus bestimmten Gründen vorher nicht fasten kann. Beispiel, er hatte ein Tier gehabt, aber ausgerechnet, kurz bevor er es schlachtet, ist es ihm weggelaufen. Und er kann sich kein neues leisten, zum Beispiel. Also es gibt verschiedene Gründe. In diesem Fall, oder er hatte Geld mit sich gehabt, um ein Tier zu kaufen, aber es wurde ihm gestohlen. Soll auch passieren manchmal. In diesem Fall, er darf 3 Tage fasten und er darf die 3 Tashriq-Tage in Anspruch nehmen. Ansonsten darf man an diesen Tashriq-Tagen nicht fasten. Daraufhin weist also eine deutliche Überlieferung hin. Aber die Gelehrten insgesamt sind unterschiedlicher Ansicht. Die Ansicht der meisten Gelehrten, ist, dass man an den Tashriq-Tagen überhaupt gar nicht fasten darf. Die zweite Ansicht besagt, dass man an den Tashriq-Tagen fasten darf. Und sie sagen, es gibt keinen deutlichen Beweis, offensichtlich das ist ihre Begründung, es gibt keinen deutlichen Beweis, dass man an diesen Tagen nicht fasten dürfte. Und das ist die bekannte Ansicht unter dem Hanbalitischen Madhab und auch, Entschuldigung, ist die bekannte Ansicht über Imam Ahmad und ist die Ansicht des Hanbalitischen Madhab und ist auch eine Ansicht der Malikiya. Und der Beweis ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder das ist der Beweis, warum man nicht fasten darf an diesen Tagen grundlos. Und zwar berichtet uns Nubayshah al-Hudhali radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Ayyamu al-Tashriq, Ayyamu aklin wa shurub. Die Tashriq-Tage sind Tage des Essens und Trinkens. Wallahu ta'ala ala. Wir gehen über zum 12. Kapitel. Im 12. Kapitel, liebe Geschwister, geht es darum, dass wenn man ein Fasten bereits begonnen hat und es jetzt brechen möchte, da müssen wir 2 Fälle voneinander unterscheiden. Entweder geht es um ein Pflichtfasten oder es geht um ein freiwilliges Fasten. Sobald man ein Pflichtfasten angefangen hat, darf man es nicht brechen. Dies aufgrund der offensichtlichen Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa la tubtilu a'malakum. Und ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten und macht eure Werke nicht zunichte. Wenn also ein Mensch anfängt zu fasten und er bricht sein Fasten, dann hat er sein Werk zunichte gemacht. Und das gleiche gilt also für alle Arten von Pflichtfasten, nicht nur das Fasten von Ramadan, sondern auch das Fasten vom Nachholen, wenn man also nachholt, von Ramadan-Tage nachholt, oder auch das Nether-Fasten und ähnliches. Also irgendwelche Fastenarten, die einem auferlegt wurden oder man sich selbst auferlegt hat. Und außerdem gehört es zu den Kennzeichen der Liebe Allah subhanahu wa ta'ala für einen Diener, dass er, wenn er etwas angefangen hat, es auch auf die beste Art und Weise vollendet. Der zweite Fall ist, es handelt sich um ein freiwilliges Fasten. Wenn es sich um ein freiwilliges Fasten handelt, gibt es 2 Ansichten unter den Gelehrten. Denn es gibt, denn die Frage, die wir uns erst stellen müssen, ist, wird eine freiwillige Ibadah zur Pflicht dadurch, dass man sie beginnt? Manche Gelehrte bejahen diese Frage und dementsprechend dürfe man nicht diese Ibadah wieder beenden, grundlos beenden. Und sie stützen sich auch auf die gleiche Ayah, wie wir vorhin uns gestützt haben. Ja, ayyuhal ladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul, wa la tubtilu a'malakum. Das heißt, macht eure Werke nicht zunichte. Und wenn eine Person freiwillig angefangen hat zu fasten, dann hat sie natürlich ihr Werk zunichte gemacht, wenn sie ihr Fasten aufgehört hat. Richtiger ist allerdings, dass diese Ayah sich nicht bezieht auf das freiwillige Fasten. Ohne dass wir also diesen allgemeinen Grundsatz beantworten. Aber in Bezug auf das freiwillige Fasten offensichtlich bezieht sich diese Ayah nicht darauf. Erstens, weil die Ayah geht in der Ayah allgemein darum, dass eine Person den Unglauben annimmt, nachdem er den Glauben angenommen hat und dadurch seine Taten sich zunichte macht. Und zweitens haben wir diesbezüglich einen speziellen Hadith. Und wenn du eine allgemeine Aussage gemacht hast, das heißt, man soll seine Taten nicht zunichte machen, und du hast jetzt einen speziellen Fall, dann sagen die Gelehrten, la ta'aruda bayna amin wa khas. Das heißt also, es gibt keinen Widerspruch zwischen einem speziellen Fall und einer allgemeinen Aussage. Gibt es keinen Widerspruch. Grundsätzlich nicht. Warum? Weil die allgemeine Aussage bleibt allgemein und wir nehmen diesen einen Fall aus als eine Ausnahme. Und so haben wir keinen Widerspruch. Und sowas gibt es öfter. Und der Beweis ist die Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er gesagt hat, al-mutatawwi'u aminu nafsihi in sha'a sama wa in sha'a aftar. Der freiwillig Fastende darf selbst entscheiden. Wenn er will, fastet er weiter. Und wenn er will, darf er sein Fasten brechen. Und das ist ein Hadith, wie man sagt, fi mawdi'in niza'a. Das heißt, es geht genau um diese Thematik, die wir gerade behandeln. Darf man sein freiwilliges Fasten brechen? Der Prophet sagt, sallallahu alaihi wasallam, ja. Und natürlich, diese Regel stimmt auch mit der Logik überein, weil die Logik besagt, wenn du etwas freiwillig machst, machst du etwas, was dir nicht auferlegt worden ist. Warum sollte es dann zur Pflicht werden, nur weil du es begonnen hast? Aber unter Übereinkunft der Gelehrten ist es besser, das Fasten fortzusetzen. Diese Regel, sagen wir, gilt für alle freiwilligen Taten. Das heißt, für alle freiwilligen Taten gilt es, wenn man etwas angefangen hat, ist es besser, es fortzusetzen. Außer in zwei Fällen. In zwei Fällen, liebe Geschwister, bei der Hajj und bei der Umrah, sie beide muss man vollenden. Man hat nicht die Wahl. Auch wenn man sie freiwillig begonnen hat, weil es kann ja sein, dass du Hajj machst oder Umrah machst zum 10. Mal. Du darfst nicht während der Hajj Umrah sagen, ich beende meine Umrah, sondern du musst sie zu Ende machen, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Das heißt, und vollendet, bringt zu Ende die Hajj und die Umrah für Allah subhanahu wa ta'ala. Richtigerweise nehmen wir davon Al-Ihsar aus. Das ist ein spezieller Fall, der im Hajj-Kapitel näher erläutert wird. Also sollte jemand zum Beispiel nach Mekka kommen und sieht er dann, die Menschenmenge ist so voll, wie er noch nie erlebt hat, weil letztes Jahr war es zum Beispiel leer und dieses Jahr ist besonders voll, dann hat er nicht das Recht zu sagen, ich mache inshallah ta'ala nächstes Jahr Hajj. Umrah kann er sagen, ich bleibe zu Hause und komm später nochmal. Das ist kein Problem, weil du kannst ja im Ihram bleiben. Es gibt ja keine bestimmte Zeit, die du Umrah machen musst. Aber die Hajj musst du dann in diesem Jahr vollziehen. Wenn man dann dieses freiwillige Fasten gebrochen hat, muss man es auch nicht nachholen. Es gibt noch ein paar weitere Fälle, die wir inshallah ta'ala auf dann das nächste Mal verschieben möchten, falls noch Zeit bleibt für ein paar Fragen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Anwesenheit und euch segnen für eure Aufmerksamkeit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ibn Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.